Hallo, herzlich willkommen zum Uncast. Diesmal die Episode 126. Ha! Es geht immer weiter voran. Es ist ja bald rum, das Jahr. Es ist faszinierend, wie schnell das geht. 126 Folgen. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, ne? Dass ich mich wundere, wie schnell das geht. ja, ist aber faszinierend. Gibt jede Menge faszinierende andere Sachen auch diese Woche. Unter anderem ein Bericht vom Markus von smartphonefan.de über das Nexus 4. Und ich erzähle dann noch was in den Themen über SwiftKey Flow Beta, die ich nämlich jetzt benutze. Ja. Aber ich lasse wie immer dem Markus den Vortritt und ja, mal sehen, was er zu sagen hat über das Nexus 4. Also auch von mir, hallo im Antcast. Und ja, diese Woche gibt's wieder ein ganz interessantes Thema. Es geht nämlich um das Google Nexus 4. Sollte ja, das hieß es letzte Woche schon, zum 6. Dezember wieder im Play Store erscheinen. 2 Tage früher war es dann sogar schon der Fall. Google hatte 3 Stunden vorher zumindest an einigen Leuten ja eine E-Mail verschickt, wo das eben angekündigt wurde. An wen diese E-Mail rausgegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil die Möglichkeit der E-Mail-Registrierung, die gab es ja eigentlich gar nicht mehr. Ich nehme mal an, dass diese E-Mail-Information an diejenigen rausgegangen ist, die eben das kurze Zeitfenster genutzt haben, in dem es möglich war, sich halt eben entsprechend zu registrieren, sodass man per E-Mail informiert wird, wenn das Nexus 4 wieder erhältlich ist. Um 17 Uhr war es dann soweit, am vergangenen Dienstag. Ich hatte mich vorher schon auf den Google Play Store eingeloggt, bin auf die Seite meines Wunschmodells Nexus 4 16 GB gegangen, habe Reload gemacht. Irgendwann stand dann auch nicht mehr ausverkauft, sondern es stand dann wirklich, dass das Gerät verfügbar ist. Hab's dann in den Einkaufswagen gelegt und das war's. Der Einkaufswagen war leer. Ich habe das Ganze wiederholt, das Gleiche nochmal Nerven behalten, Google Chrome zugemacht, neu aufgemacht, wieder in den Einkaufswagen gelegt und diesmal hat's geklappt. Und das war natürlich alles jetzt innerhalb weniger Sekunden, muss ich sagen. Also es hat kaum länger gedauert, als wie ich es jetzt hier erzähle. Das hatte den Vorteil, es war wirklich in den ersten 1-2 Minuten nach 17 erledigt und ich habe dann auch eine Versandbestätigung bekommen, also eine Bestätigung, dass das Gerät innerhalb von 1-2 Wochen verschickt wird. 5 Minuten nach 17 Uhr waren dann die Leute schon mit 4-5 Wochen Wartezeit dabei und dann stieg das ja immer weiter an nach hinten. Langer Rede, kurzer Sinn, bereits am Mittwoch, am 5. Dezember, kam eine Versandbestätigung und am 6. Dezember pünktlich zum Nikolaustag kam das Gerät bei mir an. Kleine Anmerkung, ich habe parallel mir auch noch ein Nexus 7 mit 3G-Schnittstelle gegönnt, weil ich tabletmäßig im Android-Bereich eigentlich gar nichts mehr hatte und mich gerade so ein 7 Zoll Gerät jetzt auch mit 3G-Schnittstelle halt eben auch gereizt hat. Natürlich wäre mir die LTE-Fähigkeit noch lieber gewesen, gibt's halt momentan noch nicht, was soll's. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, mit dem HTC One XL oder auch mit dem Nokia Lumia 920 mit einem Windows Phone zu tethern, wenn ich wirklich irgendwo im LTE-versorgten Gebiet bin und dann auch mit dem Nexus 7 LTE nutzen möchte, geht ja dann auf dem Weg gegebenenfalls auch noch. Also insofern, das war jetzt für mich kein Hinderungsgrund, kein Grund, das Tablet nicht zu kaufen. Ja, es war eine ziemlich teure Vorweihnachtszeit, die ich aber zu großen Teilen refinanziert habe, dadurch, dass ich mein Apple iPhone 4S verkauft habe. Das hatte ich ja auch noch. Ich bin ja eigentlich in allen Betriebssystemen unterwegs. Und ja, das Gerät hat sich noch wirklich sehr, sehr gut verkauft, zumal Garantietausch und seitdem nur, ich glaube, 3 der 4 Wochen war es im Betrieb. Und insofern habe ich da nicht viel draufgelegt. Mit den beiden Android-Geräten, so war das eigentlich kein Problem. Ja, ansonsten muss ich sagen, beides wirklich sehr schöne Geräte. Ich möchte mich hier eigentlich jetzt hauptsächlich auf das Nexus 4 beschränken, denn das Nexus 7, da haben wir ja vom Mo, kurz nachdem die WLAN-Version auf den Markt kam, schon was hier im Uncast gehört. Eines noch, was aber auch keine Überraschung ist, das ging in diversen Blogs ja schon rum, das Nexus 7 3G ermöglicht derzeit kein Tethering. Das heißt, die Möglichkeit, das Tablet auch als WLAN-Hotspot zu verwenden, gibt es derzeit nicht. Ob das ein Bug ist, ob das irgendwann nachgereicht wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so. Spannend ist auch, bei beiden Geräten, wenn man im Google Play Store bestellt, kann man direkt sagen, bitte das Gerät, das mir geliefert wird, mit meinem Google Play Konto verbinden. Ich habe mir dabei gar nichts gesagt, habe das einfach mal angehakt oder angehakt gelassen. Das war, glaube ich, sogar die Voreinstellung. Beim Nexus 4 habe ich davon überhaupt nichts gemerkt, aber beim Nexus 7, bei der Ersteinrichtung des Nexus 7, SIM-PIN eingegeben, dann doch noch WLAN festgelegt, dann Google-Konto einrichten und da war's. Meine Gmail-Adresse stand da schon drin. Und ich konnte oder musste nur noch das Passwort eingeben. Ich hätte jetzt keine Möglichkeit, also, oder ich habe es übersehen, ich hätte jetzt keine Möglichkeit gehabt, da ein anderes Google-Konto anzugeben. Ja, also durch diese Verknüpfung wahrscheinlich. Ich habe das beim Nexus 4, wie gesagt, auch so gemacht, da war es aber nicht der Fall. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht irgendein anderer Google-Besteller, also der im Play Store Nexus 4 bestellt hat, möglicherweise mein Gerät bekommen hat und versucht sich jetzt verzweifelt anzumelden, was natürlich nicht gelingt, weil er mein Passwort ja gar nicht kennt. Aber da musste ich ganz normal Gmail-Adresse, Passwort, und dann lief das auch. Was bei beiden Geräten auch klappt, was ja bei allen neueren Android-Devices eigentlich problemlos möglich ist, dass man halt eben auch seine Apps, die im Google-Konto gespeichert sind, von früheren Geräten her, dass man die zurücksichert, das klappt wunderbar. Ansonsten kann ich zu beiden Geräten nur sagen, hochwertig verarbeitet, Hammer-Displays, das aktuelle Android natürlich, unverbastelt vom Hersteller, was man direkt merkt, weil es läuft alles flüssig, es gibt keine Ruckler, es gibt keinen Haken, es läuft einfach so, wie es sein soll. Und ich habe endlich ein Android-Tablet mit einer vernünftigen Benutzeroberfläche. Ich hatte ja ganz am Anfang das Motorola Xoom. Das war ja am Anfang auch ohne Motoplur, auch mit reinem Android, aber ich muss sagen, dass das Motorola Xoom als 10-Zoll-Gerät, ich weiß nicht, 10-Zoll-Tablets halte ich nach wie vor für Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil als Rechnerersatz, tut mir leid, dafür ist Android ungeeignet. Dafür ist auch iOS ungeeignet, keine Frage. Am ehesten noch Windows RT und Surface habe ich momentan hier rumstehen. Okay, man kann keine alte Windows-Software installieren, aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, die aktuellen Sachen, die eh im Windows-Store sind, reichen mir. Das ist zur produktiven, zum produktiven Arbeit noch am ehesten geeignet. Aber Android oder iOS, sorry, also die wichtigsten Sachen, okay. Aber für alles andere brauche ich doch noch einen richtigen Rechner. So, und da habe ich dann, kann ich auch ein Ultrabook oder ein MacBook nehmen mit 11 Zoll und habe wenigstens den Vorteil, habe dann die Tastatur direkt dran. Wenn schon Tablet, dann 7 Zoll. Wegen mir 8, um auch die Konkurrenz aus Cupertino noch mit einzubeziehen. iPad Mini, muss ich aber sagen, hatte ich noch nie in der Hand. Mag auch ganz nett sein, aber da geht's schon los mit dem schlechten Display. Ich möchte jetzt nicht vom Betriebssystem reden, das ist ein Glaubenskrieg, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Der eine mag's, der andere nicht. Aber da geht's ja schon los mit dem Display. Es gibt kein Retina-Display beim aktuellen iPad Mini. Gut, die werden sicherlich nächstes Jahr eins rausbringen, das eins hat. Aber aktuell, aus jetziger Sicht, aus heutiger Sicht, das Nexus 7 hat ein schönes, hochauflösendes Display. Es ist das einzige aktuelle Tablet mit reinem Android, vom Hersteller unverbastelt. Ich habe alle möglichen Tablet-Launcher ausprobiert. Ich muss sagen, ich war mit keinem richtig zufrieden. Beim Nexus 7 brauche ich nichts ausprobieren, weil da ist eben echtes Android drauf. Beim HTC One XL verwende ich den Holo-Launcher nach wie vor. Da sieht es dann wie echtes ICS aus. Ja, beim Nexus 4 braucht man auch nicht über irgendwelche Launcher diskutieren. Da ist echtes Android Jelly Bean drauf. Was will ich denn noch mehr? Kaum war die Ersteinrichtung durch. Beim Nexus 4 und auch beim Nexus 7 kamen die ersten System-Updates. Beim Nexus 4 war das... Ich glaube 1,2 oder wie viel MB war es nur großes, halt dieser Dezember-Bugfix. Das kam beim Nexus 7 anfangs noch nicht, da kam erst ein größeres Update. Ich habe aber ehrlich gesagt, weil ich ja beide Geräte parallel in Betrieb genommen habe, die kamen gerade Produktion dieses Beitrags ist Donnerstag. Die kam heute an. Ich habe sie noch gar nicht vollständig eingerichtet. Das muss ich nachher noch machen. Und ja, wie ich schon sagte, System-Update, also was beim Nexus 7 ursprünglich drauf war, weiß ich gar nicht. Unter Umständen hatte das noch 4.1 oder irgendwas drauf. Auf jeden Fall, da kam erst ein größeres System-Update und hinterher kam dann noch das Dezember-Bug-Update sozusagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe natürlich heute im Laufe des Tages mit den Geräten schon ein bisschen rumgespielt. Machen beide absolut Spaß, absolut Laune. Was mir beim Nexus 7 super gefällt, was ich wirklich nicht wusste, muss ich ehrlich sagen, das hat ein echtes Micro-USB. Und zwar auch für den Ladeadapter. Es ist völlig egal, ob wir von einem Samsung Galaxy Tab reden oder von der Konkurrenz aus Cupertino oder wie auch immer. Alle Tablets, die ich bisher in der Hand hatte, hatten irgendwas Proprietäres als Stecker. Und das nervt. Weil alles, was ich unterwegs zusätzlich mitnehmen muss, nervt einfach, nimmt Platz weg. Und wenn es nur ein Kabel ist. Das Nexus 7 lade ich ganz normal mit meinem Handyladegerät. Nein, das Handyladegerät ist nicht zu schwach. Das ist bei vielen Tablets ja der Fall. Das kennen wir ja sowohl vom iPad als auch vom Samsung Galaxy Tab 10.1. Also vom Samsung Galaxy Tab erster Generation, das der Rio, glaube ich, noch hat. Also auch vom Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE, das ich auch mal eine Zeit lang hatte. Braucht man ein stärkeres Ladegerät und so. Beim Nexus 7, ich habe das heute aufgeladen, habe es bewusst mal tatsächlich mit einem normalen Handyladegerät, ich weiß es gar nicht, kann das vom HTC One XL gewesen sein, läuft wunderbar und dauert auch nicht 25 Jahre, sondern das war innerhalb von, ja, es war ja nur auf 80% runter, also es musste 20% nachladen quasi und das war auch in einer Stunde oder anderthalb Stunden erledigt, also ist wirklich okay. Ja, ja, ansonsten zum Nexus 4 hochwertiges Display. Die Kamera ist wirklich gut, 8 Megapixel, da kann man wirklich nicht meckern. Also auch in ungünstiger Beleuchtung macht sie noch ganz passable Bilder, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Kennt man von den wenigsten Handykameras. Die Konkurrenz aus Cupertino, die bei gutem Licht auch gute Bilder macht, die ist da in dem Punkt schlechter. Wer mithalten kann, wer sogar einen Tick besser ist, ist das Nokia Lumia 920 mit Windows Phone 8 als Betriebssystem. Was mir nicht gefällt, ist der Lautsprecher. Das sagen wahrscheinlich viele, brauche ich nicht. Ich brauche ihn. Ich bin Podcast-Nerd. Das fängt, jetzt werden die meisten sagen, ja, hör halt mit Kopfhörer. Ich höre aber viele Podcasts, sagen wir mal, morgens, wenn ich im Bett wach werde, über Aufstehen im Bad, bis übers Frühstück, bis ich ans Büro gehe. Und da ist dann doch ein Kopfhörer vielleicht nicht ganz so praktisch. Das ist das große Problem. Deswegen nutze ich also sehr gerne die internen Lautsprecher vom jeweiligen Smartphone, was in dem Fall, wie gesagt, nicht ganz so toll funktioniert. Das ist der Nachteil. Was eben auf der Rückseite ist, wie es bei vielen Herstellern der Fall ist, da sind Apple und Nokia einfach mal besser, muss ich ehrlich sagen. HTC macht's auch falsch, Samsung macht's, glaube ich, auch so, dass es auf der Rückseite ist und das ist einfach Müll. Weil Handy aufs Display legen ist eigentlich nicht gut, weil dann verkratzt es halt. Wenn die Rückseite einen leichten Kratzer hat, sage ich mir, es ist ein Gebrauchsgegenstand, sollte nicht vorkommen, drauf geschissen, auf gut Deutsch gesagt, es ist halt passiert. Aber wenn auf dem Display ein Kratzer ist, dann beeinträchtigt das natürlich eklatant die Funktion des Geräts und das wäre halt nicht so toll. Aber wenn ich dieses Nexus 4 auf den Tisch lege, höre ich fast nichts mehr. Der Lautsprecher klingt außerdem ziemlich schrill. Er ist recht laut, was natürlich klingeltontechnisch gesehen wirklich sehr gut ist, aber er klingt recht strill, also für Sprachprogramme ist das okay. Musik möchte ich damit nicht hören. Da ist einfach mal ein iPhone 5 oder Nokia Lumia 920 eine Klasse besser. HTC hat früher auch relative Schrottlautsprecher verbaut. Muss ich aber sagen, One XL kommt nicht an die Qualität des iPhone 5 oder Nokia Lumia 920 Lautsprechers ran. Aber alle Achtung, da ist HTC wirklich besser geworden, deutlich besser. Und da, umgangssprachlich ausgedrückt, da kackt das Nexus einfach mal ab. Mit dem Telefonlautsprecher weiß ich noch nicht so recht, was ich von halten soll. Die Sprachqualität ist gut. Man hört aber, wenn der Gesprächspartner leise ist, hört man ein leichtes Summen. Das ist kein GSM-Störgeräusch. was man ja bei vielen Handys auch oft hat. Wo dieses Summen genau herkommt, ich weiß es nicht, aber es stört nicht weiter, weil so leise spricht niemand. Das habe ich einfach mal im Test jetzt ausprobiert, was passiert, wenn es ganz, ganz leise ist. Stört nicht weiter, ansonsten ist die Sprachqualität wirklich gut. Man merkt ansonsten diesem Nexus 4 an, es hat einfach mal einen Quad-Core-Prozessor unter der Haube und 2 GB RAM. Es ist verdammt schnell. Es ist verdammt schnell. Da ruckelt nichts. Das ist einfach wunderbar. Das Display hochauflösend, also selbst kleinste Details, hervorragend in der Darstellung, kann man sich wirklich nicht beschweren. Macht absolut Laune, das Gerät. Ja, also ich kann es alles in allem wirklich nur empfehlen, bis auf die Einschränkung, dass es eben kein LTE hat. Im GSM und UMTS-Bereich hat es eigentlich alles, was das Herz begehrt, das muss man auch sagen. Es kann DC-HSPA, das heißt, also die Netze, die es können, also in Deutschland kann es die Telekom, glaube ich, sogar im gesamten UMTS-Netz, Vodafone macht es auch, wenn auch nicht überall. E-Plus und O2 machen es, glaube ich, nicht. Die bündeln praktisch 2 HSPA-Kanäle und dann kommen 42 Megabit pro Sekunde zustande. Das ist schon fast LTE-Niveau. Aber LTE fehlt eben insofern, als man auf dem Land dann die Breitband-Coverage einfach nicht hat. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, macht dieses Nexus Laune. Wünschen würde ich mir natürlich noch einen SD-Kartenslot, aber das gibt's bei den ganzen Nexi oder Nexusse oder wie auch immer, gibt's das ja schon lange nicht mehr. Ist eigentlich schade. Also gerade für jemanden, der das 8 Gigabyte Modell kauft, der Rio überlegt's, glaube ich, zu kaufen, da wird's dann wirklich eng mit dem Speicher. Also ich habe bisher noch keine Musik drauf, schon gar keine Videos, auch noch keine Podcasts und bin bei nur noch 11 Gigabyte Speicher. Das ist okay, ich habe das 16 GB Modell, aber rechnen wir von den 11 GB mal 8 weg, dann habe ich noch 3 GB Speicher. Wenn ich da jetzt noch eine Navigations-App mit Kartenmaterial installiere, um einfach Onboard-Kartenmaterial nutzen zu können, dann ist da schon nicht mehr richtig viel Platz. Wenn ich dann rechne 1,5 bis 2 GB für die Karten, vielleicht noch ein Spiel oder zwei, dann ist das Ding einfach mal voll. Während ich beim 16er halt doch noch wirklich ein bisschen mehr Komfort habe. Und da muss ich sagen, also die 50 Euro mehr sind auch ein fairer Preis. Um auf besagte Konkurrenz aus Cupertino zu kommen, da gibt's kein 8er, sondern 16, 32, 64. Aber da zahle ich dann direkt mal geschmeidige 100 Euro Aufpreis. Oder sind's, glaube ich, 110 mittlerweile. Ich glaube 6,79, 7,89, 8,99. Ja, ja, 110 Euro sind es da jeweils Aufpreis. Und da muss ich sagen, das ist dann doch ein bisschen arg viel. Ja, aber 50 Euro Aufpreis ist okay. Ich hätte auch 399 Euro für einen 32er ausgegeben. Ich weiß, der Rio sagt jetzt, ich habe sowieso alles in der Cloud. Sind wir ganz ehrlich, ich auch. Was ich nutze, ist Amazon Cloud Player, läuft auch super auf dem Nexus, also sowohl auf dem 4er als auch auf dem 7er. Einfach deswegen, weil ich da bis zu 250.000 Titel drauf krieg, während bei Google Play Music nur 20.000 gehen. Dürfte den meisten auch ausreichen, aber Amazon, ganz ehrlich, 24,99 im Jahr. Das nimmt die Konkurrenz aus Cupertino auch, aber da gehen auch nur 25.000 Titel. Und da muss ich sagen, da ist mir das dann schon, also momentan ist mein MP3-Archiv so ungefähr 32.000 MP3-Titel. Das heißt, Google Play und auch iTunes Match wären für mich schlicht und ergreifend zu klein. iTunes Match kommt für mich dazu nicht in Frage, weil ich da auf iOS beschränkt bin. Es gibt keine Third-Party-Apps für Android oder auch für Windows Phone, wo das läuft. Google Play Music sieht schon wieder anders aus. Kann ich auch mit iOS, mit fremden, mit Third-Party-Apps nutzen. Auch fürs Windows Phone gibt's da was, kein Problem. Aber Amazon gibt's ganz. Amazon habe ich sogar die Einschränkung, gibt's auf dem Windows Phone noch nicht, ist aber geplant. Aber gibt's sowohl für iOS als auch für Android. Das heißt, da bin ich sehr flexibel in der Nutzung. Ja, zusätzlich, wie gesagt, die Möglichkeit für 24,99 im Jahr. 250.000 Deal ist eine super Sache, deswegen lokal auf dem Handy speichere ich natürlich auch keine Musik mehr ab. Trotzdem, man kann nicht genug Speicher haben, wenn es zu einem fairen Preis möglich ist. Also wie gesagt, 110 Euro Aufpreis, sorry, also pro 16 GB mehr, das ist einfach mal zu viel. Und da muss ich sagen, ist das Nexus wirklich sehr fair mit 50 Euro Aufpreis, 8 respektive 16 GB. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich nicht nächste Woche nochmal einen weiteren Beitrag nachschiebe. Es sind jetzt einfach erstmal, wir sind schon bei fast 20 Minuten, es sind einfach mal ein paar erste Eindrücke, muss ich sagen. Kauf, Lieferung, Erstinbetriebnahme, allererste Eindrücke zu den beiden Nexus-Geräten. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, bereue den Kauf auf keinen Fall. Es werden einige sagen, es hat er ja doch ein Gerät ohne LTE gekauft. Ja, habe ich. Ich betreibe dieses Gerät aber auch mit meinem 1&1-Vertrag, den ich im Vodafone-Netz nutze, weil er grundgebührfrei ist. Und mit diesem 1&1-Vertrag kann ich sowieso kein LTE nutzen. LTE habe ich vertragstechnisch bei der Telekom und bei O2. Und da habe ich das HTC One XL und das Nokia Lumia 920 im Einsatz. Und die haben ja LTE, ist ja kein Thema. Aber das Nexus 4 als Vodafone-Handy, muss ich sagen, wirklich eine feine Sache. Investition, kann ich jetzt schon sagen, hat sich definitiv gelohnt. Weitere Eindrücke dann möglicherweise im Uncast nächste Woche. Dann werde ich mich jetzt mal dran begeben und werde die neuen Errungenschaften einrichten und freue mich natürlich auf die nächsten Stunden mit den neuen Gadgets. Damit gebe ich zurück zum Rio und wir hören uns, denke ich mal, in der nächsten Woche wieder. Ja, super. Danke, Markus, für den schönen, ausführlichen Bericht. Für die Titel habe ich noch einen kleiner Tipp. Die 25.000 Titel, die man bei Google Music ablegen kann, das ist wirklich Titel beschränkt. Da kann man vieles sparen, zum Beispiel gerade bei Hörspiele macht man das einfach in die ganze CD in ein File, ja, beispielsweise, oder auch so, sagen wir mal, manchmal ist es ganz sinnvoll, auch eine Musik-CD, vor allem wenn die so aneinandergereiht ist, als Mix praktisch, ja, aber dann doch getrennte Tracks, ja, dann gibt es manchmal auch sogar Probleme beim zwischen den einzelnen Titeln, dass dann Pausen entstehen, die eigentlich da gar nichts zu suchen hätten. Die kann man zum Beispiel auch dann zusammenfassen, einfach als eine Datei, und dann kriegt man eine ganze CD als eine einzige Datei. Ja, rein theoretisch würde das bedeuten, dass man 25.000 CDs oder mehr ablegen kann. Ich habe es nicht ausprobiert, wie groß das File sein kann, aber theoretisch könnte ich 10 Stunden, rein theoretisch, wie gesagt, könnte ich 10 Stunden Musik in ein File packen, hochladen, das wird als eine Datei gezählt werden. Das immer bedenken bei diesen Limits mit den Files. Also da kann man durchaus noch was herausholen. Okay, ich mache gleich weiter mit dem nächsten Thema, SwiftKey Flow Beta. Da habe ich ja schon letztens was drüber gesagt. Und da hat auch jemand geschrieben in der Page, ja, das machst du ja nur, weil du jetzt kein Jelly Bean 4.2 hast, ne? Und du willst jetzt die Tastatur. Ja, stimmt, ganz genau. Ich bin erwischt worden. Ja. Mich hat es halt gereizt, bei dem Jelly Bean 4.2 diese Tastatur mit dieser, ich sag mal Swipe-Funktion. Swipe waren ja mitunter die ersten, die das System da gemacht haben. Und da guckt man natürlich nach Alternativen. Ja. SwiftKey kannte ich schon vom Tablet her. Da habe ich das schon seit geraumer Zeit drauf, also das normale SwiftKey. Und da ist halt immer mir auffallen, dass die Worterkennung und die Vorhersage für das Wort, das kommen soll, also recht gut ist. Teilweise, also ich habe das verstanden, Datsätze, da tippe ich gerade noch oben auf ein paar Mal auf die Textvorhersage und dann stimmt das, dann ist das genau das, was ich sagen wollte. Ja, das ist faszinierend, das ist Magie. Ja. Funktioniert nicht immer gut, kommt immer darauf an, in welcher Weise man schreibt, ob man immer wiederkehrende Phrasen benutzt oder ob man immer alles anders da schreibt. Ja, dann hat man mal mehr oder weniger Vorteil. Die Texterkennung an sich ist aber auch recht gut. Und das jetzt kombiniert mit diesem Swipe-Verfahren, ja, also dieses Wischen über die Tasten, das ist schon interessant. Und es funktioniert ausgezeichnet. Auch schon in der Beta ist das wirklich nutzbar. Ich habe das teilweise, ich habe das da gleich, das auf meinem Handy, das alte SwiftKey runtergeschmissen, zwecks Platz sparen, und habe dann dafür jetzt dieses SwiftKey Flow Beta installiert und siehe da, es funktioniert richtig gut. Was gegenüber, aber das ist ja wahrscheinlich für die allermeisten vollkommen uninteressant, was gegenüber der internen Android-Tastatur auf 4.1.2 jedenfalls nicht klappt, ist, dass man, naja, so Pseudo-Makros anlegen kann. Ich habe da zum Beispiel so ein Cat-Smiley drin, und wenn ich dann CS tippe, dann wird mir der Cat-Smiley vorgeschlagen oben und ich muss nur draufdrücken und schon ist es drin. Der ist relativ kompliziert zu machen, weil man da ein paar Mal umschalten muss, die Layer und so weiter, um in die entsprechenden Zeichen zu kommen. Das geht leider mit diesem SwiftKey Flow Beta nicht. Das ist mir nicht gelungen. Beim alten SwiftKey, beziehungsweise bei der, nee, nicht beim alten SwiftKey, bei der anderen Tastatur, konnte man sogar das so machen, dass man die einzelnen Zeichen eintippen kann, ohne dass man das einträgt, manuell in das Wörterbuch. Und dann braucht man auch nur ein paar Mal auf die Textvorschläge zu tippen. Aber das alles funktioniert leider so nicht in diesem SwiftKey Flow Beta leider. Ich hoffe, das wird noch geändert, dass man da Möglichkeiten hat, direkt drauf zuzugreifen. Nach wie vor bedenklich, was ich auch schon beim SwiftKey normal hatte, ist, dass man, dass manchmal Passwörter mitgespeichert werden. Das wurde schon mal angesprochen, dass eben da wohl die Entwickler auch mit Schuld sind, da die die Felder nicht als Passwortfeld definieren. Und naja, okay. Nur sollte das irgendwie nicht passieren. Also bei der normalen Android-Tastatur passiert das jedenfalls auch nicht. Und da ja für die Texterkennung das auch übertragen wird teilweise an den Server, ist es schon bedenklich, finde ich. Ja. Also mir gefällt es nicht so, dass da Passwörter gespeichert werden, zumal dann auch die Gefahr besteht, dass man die Passwörter ganz einfach rauskriegt, indem man auf das Feld geht, dann x-beliebiger Buchstabe drückt, probiert also die Buchstaben oder Zeichen durch und schon kriegt man dann von SwiftKey das Passwort vorgeschlagen. Das ist nicht ganz so gut. Also da muss man mal gucken, wie das danach der Beta ist, war allerdings auch bei der alten Version von SwiftKey, also ohne Flow, der Fall, und da muss dringend was nachgearbeitet werden, finde ich. Ansonsten macht dieses SwiftKey Flow aber einen exzellenten Eindruck. Schnell kann man schreiben, auf jeden Fall, eben durch diese Erkennung und die Wörtervorhersage. Ich habe das auf Dual Language stehen, das heißt, ich habe zwei Sprachen gleichzeitig eingestellt. Und das ist einer der Riesenvorteile gegenüber der normalen Tastatur. Da muss man unten einstellen, Deutsch oder Englisch beispielsweise. Ja, und das wechselt bei mir dauernd. Und dann vergisst man das alles, fängt dann an zu tippen. Dann hat man auf einmal ja, riesen Kauderwelsch da drauf. Und muss dann erst wieder löschen und umschalten und dann kann man nochmal anfangen zu tippen. Das nervt. Das muss man bei diesem SwiftKey und SwiftKey Flow eben nicht machen. Da kann man mehrere Sprachen gleichzeitig, bis zu drei Sprachen gleichzeitig auswählen und dann erkennt eben die Eingabe quasi, welche Sprache man dann gerade braucht, je nachdem. Das funktioniert in 80% der Fälle optimal. Es gibt dann allerdings auch ein paar Fälle, wo er statt dem deutschen Wort, das man schreiben will, irgendein englisches Wort dann schreibt und umgekehrt. Ja. Aber wie gesagt, das ist erstaunlicherweise recht selten. Ja. Und man kann das wirklich so lassen. Man kann es wirklich auf einer Sprache stehen lassen und dann aber mehrere Sprachen nutzen. Ja. Faszinierend. Und gut, die Swipe-Funktion an sich, diese Wisch-Funktion beim Eingeben, für die, die es noch nicht kennen, Es ist eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel will man schreiben, sagen wir mal, Andcast. Ja. Das macht man, tippt A-N-D-C-A-S-T normalerweise. Jetzt nimmt man aber stattdessen den Finger, bleibt drauf, geht von A nach N, zurück nach D auf C-A-S-T. Und wenn ihr das mal probiert, statt die einzeln zu drücken, ist man oft viel, viel schneller, wenn man auf dem Finger bleibt und einfach wischt. Man muss da auch nicht so 100% genau treffen, diese Buchstaben. Das ist nämlich die Magie daran. Es reicht, wenn man schon in die Nähe der Buchstaben wischt. Ja? Und somit kann man recht locker und flockig hier so zack, zack, zack, zack, zack mit dem Daumen drüber wischen. Und ja, für einhändige Texteingabe gibt es eigentlich fast nichts Besseres, wenn man sich daran gewöhnt hat. Das ist nämlich der Punkt, man muss da ein bisschen umdenken. Am Anfang fällt einem das ein bisschen schwer, mit ein bisschen Übung geht es. Dann hat man es im Kopf drin und dann funktioniert es auch. Sehr schön mit dem einen Daumen. Ja. Und wie gesagt, durch eben diese exzellente Texterkennung von SwiftKey, ich kann es nur immer wieder sagen, geht das Ganze noch schneller, weil oftmals reicht es, wenn man zum Beispiel das Wort, um bei Andcast zu bleiben, Andcast öfter schreibt. Also ich brauche auch nur noch A, N und dann Richtung D zu gehen, dann steht oben schon Andcast drin und ich könnte einfach loslassen, einfach Finger weg und er schreibt dann Andcast. Also das ist schon sehr, sehr schön. Das muss man schon sagen. Man kann das wie beim alten SwiftKey lernen lassen, wenn man einfach hingeht und zum Beispiel seinen Twitter-Account angibt oder auch, und das mache ich sehr gern, RSS-Feeds angibt. Ja, ich gebe da zum Beispiel die RSS-Feeds von meinen Blogs ein. Und dann erkennt er quasi meinen Schreibstil von den Blogs und weiß dann in ungefähr, wie ich mich normalerweise ausdrücke und was ich schreibe normalerweise. Und ihr mögt es nicht glauben, aber es funktioniert so krass genial. Ja, das ist wirklich schon verblüffend und ich glaube, das ist auch der Grund, warum eben SwiftKey so beliebt ist. Ja, und kannst denn mit der normalen Android-Tastatur 4.2 mithalten? Keine Ahnung, ich habe die noch nicht probiert. Allerdings, ein Bekannter von mir hat mir versichert, dass die Erkennung von der 4.2-Tastatur auch exzellent ist und man da noch nicht mal in die Nähe der Buchstaben teilweise kommen muss. Ja, man wischt da so drüber und schon weiß der, was man schreiben will. Also es ist schon faszinierend. Übrigens gibt es da so ein kleiner Sport, ja, und zwar durch diese Textvorhersage. Ja, schon wenn man einfach nur ein Texteingabefeld hat, dann steht da schon ein Vorschlag, was man jetzt vielleicht gerade schreiben möchte. Ja, ist natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen, weil es ist ja, man hat ja noch keinen Anhaltspunkt, also zaubern kann eben dieses SwiftKey auch nicht. Ne? Aber trotzdem ist es interessant, wenn man eben dann anfängt zu schreiben und einfach hier den, sagen wir mal, schreiben lässt, was er denn will, was er vorschlägt. Und das veröffentlicht die Leute oft im Internet. Und ich mache das jetzt gerade mal. Ich mache jetzt I am a beautiful person who is a good idea to have a great day. Naja, okay, ob das Satz jetzt wirklich einen Sinn ergibt, weiß ich nicht, aber I'm a beautiful person, das ist doch schon mal nett, ja, sehr schön. Also, die Texterkennung funktioniert halt anhand dem, was man eben so schreibt und was dann eben interessant ist oder was die Texterkennung dann eben denkt, dass man jetzt gern schreiben will anhand der Häufigkeit. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich öfters mal geschrieben habe, dass ich eine beautiful person bin, aber okay, ne? Vielleicht kennt mich ja SwiftKey schon. Entschuldigung, das war jetzt, ne? Okay, also SwiftKey Flow Beta, sehr interessant. Ich freue mich schon auf die Vollversion und für alle die, die hier mitleiden mit mir und eben nie die Android 4.2 Tastatur bekommen, weil sie nie Android 4.2 bekommen werden. Gut, in den News gibt's auch jede Menge. Einiges werde ich jetzt ganz, ganz schnell behandeln, weil wir haben ja schon wieder viel rübergebracht. Arcus Gamepad ist jetzt offiziell für 149,95 erhältlich. Faszinierend. Ich habe darüber ja schon was gesagt. Das Keymapping ist einzigartig. Praktisch jedes Spiel kann man auf die Tasten programmieren oder umgekehrt. Die Tasten kann man auf jedes Spiel programmieren. Das bedeutet, man kann jedes Android-Spiel mit einem richtigen Joypad spielen. Faszinierend. Das funktioniert ausgezeichnet. Das auch in einer recht guten Qualität. 7 Zoll Display, 1024x600 Bildpunkte, 1,6 GHz Dual-Prozessor dürfte ausreichend sein für die allermeisten Spiele. Und eine Quad-Core Mali 400MP GPU. Das haut richtig rein. Android 4.1 Jelly Bean ist mit drauf. 8 GB interner Storage und mit SD-Karten-Slots erweiterbar auf 64 GB. Also Platz genug für Spiele, sofern die sich auf die SD-Karte installieren lassen. Ist ja nicht jedes. Das Ganze, wenn man dann sagt, na gut, 7 Zoll ist mir doch zu klein, ich möchte es lieber an meinem großen Fernseher oder an meinem Computermonitor mal sehen, kein Problem. Micro HDMI-Port ist mit drin, HDMI-Port also verfügbar. 0,3 Inches dick und leicht, relativ leicht, ja. Ich bin begeistert von den technischen Daten, vom Preis. Bei Arcus muss ich leider sagen, immer erst angucken. Ja, ich bin Arcus-Fan, aber ich empfehle euch immer zuerst anzugucken, denn die Displays, die teilweise verbaut werden, die reichen bei Arcus von super bis zu grottenschlecht. Und ich habe, da ich das jetzt in live noch nie gesehen habe, dieses Arcus Gamepad, habe ich keine Ahnung, was jetzt dafür ein Display drin ist. Die Auflösung lässt schon mal Gutes vermuten. Allerdings, wie gesagt, die Auflösung ist nicht alles. Da hat Arcus manchmal üble Displays verbaut. Und ja, ich kann, wie gesagt, dazu noch nichts sagen. Auf jeden Fall von der technischen Daten und vom Preis her exzellentes Gerät. Bin mal gespannt, wenn ich das erst in den Händen habe. Ich werde es euch dann natürlich sofort berichten. Ansonsten vielleicht mal schauen. Erfahrungsberichte findet ihr im Internet bestimmt schon welche. Da ist ja schon jetzt, was ein paar Tage ist es schon auf dem Markt. Dann gab es eine Änderung in der Bedienungsanleitung des Nexus 4. Das ist sehr, sehr interessant. Da hat bisher drin gestanden, dass man USB-Geräte, wie zum Beispiel Mäuse und Keyboards, über die USB-Schnittstelle anschließen kann mit so einem USB-OTG-Adapter, On-the-Go-Adapter. Das war ja schon eine interessante Geschichte. Nun wurde dieses Teil, dieser Abschnitt gelöscht und es heißt auf einmal, man kann eine Keyboard, eine Maus, einen Joystick oder andere Eingabegeräte über Bluetooth anschließen, ja. Aber USB ist nicht supported, um diese Geräte anzuschließen. Also, was ist da wieder los? Da kann man jetzt wieder spekulieren, ob das nur eine Absicherung ist, ja, dass eben Google da sagt, okay, so viele Geräte, wo nicht funktionieren über die USB-Schnittstelle, das können wir nicht reinschreiben, schon rennen uns die Leute die Tür ein. Oder ist es etwas, dass es eine Änderung gibt? Ja? Warum ich das jetzt sage? Chrome OS, ja, das soll sich doch nicht in die Quere kommen mit Android. Und Chrome OS ist genau für diese Sachen, also eben kein Touch-Screen-Unterstützung, stattdessen eben USB, Keyboard, Maus und so weiter, andere Eingabegeräte, das ist die Stärke von einem Chrome OS. Android würde ja von Chrome OS dann doch ein bisschen was wegziehen, ja, dann könnten eben Hersteller dann viel einfacher, sage ich mal, Geräte auf Android-Basis produzieren, die dem Chromebook wieder Konkurrenz machen wollen. Und vor allem Google selbst will wohl seinen Geräten mit Chrome OS da keine Geräte machen. Das ist meine Spekulation, meine Befürchtung, warum das hier so gemacht wird. Und wer weiß, was mit dem nächsten Update kommt, da müssen wir alle aufpassen, was da passiert. Ja. Bisher geht es, die Geräte, die vorher mit USB funktionieren, dann funktionieren auch weiterhin. Es wurde jetzt nur in der Anleitung was geändert, aber das kann darauf hindeuten, dass in der nächsten Version von Android hier diese USB-OTG-Unterstützung abgeschafft wird. Jo, Samsung Galaxy Kamera, habe ich ja auch schon was darüber erzählt und habe sie gleich abgetan, weil für 599 Euro ist die Kamera, auch wenn hier quasi ein Samsung Galaxy hier integriert ist, sozusagen ein sehr gutes in der Kamera, bleibt es eine Kamera und für die Qualität, die die Kamera als Kamera bietet, ist 599 einfach viel zu hoch. Viel zu hoch. Kameras in der Qualität gibt es unter 200 Euro. Ja. Und deswegen, auch von Samsung übrigens, und deswegen kann man da wirklich sagen, nee, ist viel zu teuer. Bei T-Mobile gibt es das Teil jetzt allerdings mit Vertrag für knapp 60 Euro. Ihr habt richtig gehört, mit Vertrag. Dann schließt ihr einen richtigen Vertrag ab, einen Datentarif. Die SIM-Karte kann tatsächlich dann genutzt werden, ja. Aber es ist schon irgendwie, ist es schon seltsam. Ja? Man kauft sich eine Kamera und schließt einen Vertrag ab. Okay, aber zumindest gibt's die Möglichkeit dafür, wer jetzt zum Beispiel sein Handy hat, ist zufrieden damit, denkt, er kann auch 2 Jahre damit auskommen, der kann sich ja eine Samsung Galaxy Kamera als Vertragsgerät dazu nehmen und dann hat er immer eine Kamera für 60 Euro, wenn er den Vertrag eh weiter genutzt hätte. So kann man das natürlich sehen und deswegen finde ich das auch erwähnenswert, dass bei T-Mobile momentan die Galaxy-Kamera 60 Euro mit Vertrag kostet. Um bei Samsung zu bleiben, die haben noch was anderes gemacht. Das ist auch ein interessantes Konzept, wie ich finde. Und zwar geht es da um den Muse-Player. Das Samsung Galaxy Muse. Was ist das? Das ist eine Erweiterung für das Android-Handy. Es ist ein eigenständiger Player, Musik-Player, mit 4 GB Speicher, 6 Stunden Spielzeit, ja, kann MP3, WMA, FLAC und Ogwarbis abspielen. Sehr schön, dass es offiziell auch in den Spezifikationen steht. Sehr schön, Samsung. Wiegt nur 13,8 Gramm. Die Kopfhörer werden da quasi direkt an dieses kleine Knubbelchen angeschlossen. Ja, das kann man sich per Clip irgendwo hintun, ans Hemd oder irgendwas, ja, und kostet 49,99 Dollar, was auch vom Preis her interessant ist. Die Besonderheit daran ist, es gibt kein Display oder sonstiges, ja, man kann die Musik von seinem Android-Gerät, ja, Samsung sagt, spricht jetzt natürlich hier von ihren Samsung-Geräten. Allerdings bin ich da habe ich da schon recherchiert und das geht auch mit anderen Geräten. Mit einer App, die man im Play Store bekommt. Und damit kann man dann die Musik auf dieses kleine Knüppelchen übertragen und anhören. Das ist eine interessante Geschichte. Warum? Man hat eben oft das Problem, ja, man hat sein Handy dabei, ja, man hat die Musik da drauf, aber man will nicht unbedingt den Akku manchmal verbraten, um Musik zu hören. Somit kann man hier ein bisschen Akku sparen. Die Übertragung geht relativ flott, das heißt, es braucht nicht so viel Akku. Und dann kann die Musik eben abgespielt werden über dieses, über diesen Galaxy Muse. Das spart Akku, das spart eben Strom und man hat das Handy frei für andere Sachen zu machen, ohne dass es irgendwie belastet wird mit dem Abspielen von Musik. Ja, ob es dann eben von der Einfachheit her nicht einfach besser ist, das übers Handy abzuspielen, ja klar, sicherlich einfacher als dann die Musik zu übertragen vom Handy an dieses Gerät, das es übrigens in Blau und in Weiß gibt. Aber wie gesagt, durch die durch das Abkoppeln von der Akkulaufzeit her ist es schon eine interessante Geschichte. Und man muss ja auch die Musik nicht immer jedes Mal übertragen. Diese 4 GB reichen dann schon aus, für ein paar Titel zu speichern sozusagen. Und die sind da drauf und die kann man dann eben damit abspielen, auch ohne dass man das Handy da irgendwie berührt. Also ganz interessante Sache, kostet ja auch nicht die Welt, 49,99. Das ist richtig schön. Und ja, das wird sicherlich seine Freunde finden. Für Massenmarkt ist das sicherlich nichts, weil es vermutlich eben dann zu umständlich wiederum ist, aber ich denke, gerade hier die Android-Fans werden das sicherlich mit Freuden hören, dass das jetzt dann möglich ist. Noch gibt es den in Deutschland nicht zu kaufen, müsste aber demnächst eben auch bei uns erscheinen. So, was haben wir denn dann noch? Ha! Asphalt 7! Es ist ein Autorennspiel, hat ein Update bekommen. Jetzt kann man endlich mit dem Nissan Juke fahren. Ja, das wollten wir doch immer. Ja, genau. Nee, wirklich. Das ist richtig genial. Übrigens, wer das nicht weiß, der Nissan Juke hat richtig Power unterm Hintern. Ja, die Nissan gibt da, tut da tief stapeln. Der Nissan Juke schafft tatsächlich die 0 auf 100 in etwa 7 Sekunden. Damit sind wir in einer Sportwagenregion, ja, 190 PS das Teil, 215 Spitze, die Vierradversion 200 Spitze. Da geht's richtig ab und da könnt ihr mal im Internet auf YouTube suchen, die lassen auf den ersten paar hundert Metern sogar einen Porsche stehen. Unglaublich. Also Nissan Juke haben's richtig drauf. Im Spiel gibt's natürlich die einmal die Special Edition Nismo Juke. Ja, das ist so die, die ich eben gesagt habe, mit 190 PS. Aber auch den Nissan Juke R mit 500 PS. Den gibt es tatsächlich allerdings in einer streng limitierten Auflage. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich glaube 300.000 Euro, wenn ich das richtig weiß. Okay. Aber so viel braucht man natürlich nicht ausgeben. Asphalt 7 mit dem neuen Update kann man auch den Nissan Juke fahren. Zusätzlich gibt es auch noch eine neue Strecke, die auch sehr, sehr schön gemacht ist. Also es steht nichts im Wege, den Nissan Juke über die Straßen von Tokio zu jagen. Und das Update ist ja sogar noch kostenlos. Also wer Asphalt 7 hat, wird sich da schon automatisch drüber freuen. Und die anderen können mal einen Blick riskieren. Kostet nicht die Welt, war vor ein paar Ausgaben ja sogar mal App der Woche. Und das nicht ohne Grund. Wirklich schönes Spiel. Snapseed ist jetzt im Play Store erhältlich. Ihr habt's mitbekommen, bei Google Plus hat sich ein bisschen was getan, da komme ich noch dazu mit der Community-Sache. Gleichzeitig wurde auch Snapseed als Foto-App auf den Markt geworfen im Play Store. Ich habe mir sie gleich heruntergeladen und habe mich gefragt, was soll ich damit? Ja. Ich weiß, es gibt ein paar Funktionen mit einer, sagen wir mal, etwas verbesserten Bearbeitung, ja, aber da Snapseed erst ab 4.0 läuft, also ab Ice Cream Sandwich, frage ich mich, warum das überhaupt gemacht wird. Denn ab Ice Cream Sandwich hat man eine recht gute, ein recht gutes Bildbearbeitungsprogramm im Betriebssystem mit drin, ja. Das erreicht man über die Edit-Funktion. Da könnt ihr mal in die Galerie gehen, dort irgendein x-beliebiges Bild aufrufen und dann auf die Menütaste drücken und dann auswählen Edit. dann öffnet sich ein Editor, mit dem ihr so viele Sachen einstellen könnt, ja. Farben, Größe zurechtschneiden, Schärfen von Bildern. Auch eine Autokorrektfunktion ist drin. Ja, und auch die Vignette-Funktion, wo man gute Bilder so aussehen lassen kann, als ob sie schon 30 Jahre alt sind, wenn es einem Spaß macht. Gut. Das sind dann die schönen Instagram-Effekte. Das geht alles wunderbar. Da habe ich auch schon mal drüber berichtet. Um eben hier zu hinterfragen, warum braucht man Instagram? Ja, man braucht es gar nicht. Warum braucht man Snapseed? Ja, man braucht es gar nicht, genau. Weil auch mit dieser Edit-Funktion kann man direkt aus dem Editor heraus auf Google Plus die Fotos sharen und auch auf jede andere App, die diese Sharing-Funktion bietet, beispielsweise über Mail oder auf Dropbox oder auf Box.net oder sonst irgendwohin, über Folder-Sync, in jedem Cloud-Space und so weiter und so weiter. Und dasselbe geht auch mit Snapseed, ja. Da ist natürlich Google Plus auf jeden Fall im Vordergrund. Ja, ist ja auch jetzt eine Google-Applikation, wer das noch nicht weiß. Snapseed wurde gekauft von Google, war früher eine iOS-Version und jetzt eben auch als Android-Version erhältlich. Also wenn das jetzt für alle wäre, auch vor 4.0, dann würde ich sagen, wahnsinn cool. Ja, jetzt haben so viele Leute die Möglichkeit, eine geniale Foto-App zu bekommen. Aber ansonsten kann ich das sagen, warum Platz verschwenden? Das sind etliche MB wieder für eine App, die man eigentlich schon im System integriert hat. Ja. Wie gesagt, es gibt ein paar kleine Verbesserungen bei der Bearbeitung. Man kann zum Beispiel bestimmte Bereiche auswählen, ja, was natürlich auf einem kleinen Handy besonders interessant ist. Also da kann man das richtig, obwohl die Methode, um das auszuwählen, gut ist, kann man das eigentlich vergessen. Da bearbeitet man keine Bilder richtig. Ja. Auf dem Tablet gut, schon eher. Da gibt es aber auch noch andere, sag ich mal, Programme, die noch mehr können. Also es ist schon fraglich, was das soll. Aber auf jeden Fall wird Snapseed sicherlich seine Fans finden. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man Auswahl hat. Was ist, wenn einem die eingebaute App oder die eingebaute Edit-Funktion eben bei Ice Cream Sandwich und Jelly Bean gar nicht gefällt, dann kann man immerhin noch Snapseed nehmen als Alternative. Von daher ist es ja auch okay. Ja. Nur ich wollte es mal gesagt haben, bevor ihr jetzt wieder Haufen MB zusätzlich installiert. Und eine Funktion beispielsweise hat die eingebaute Edit-Funktion von Ice Cream Sandwich und Jelly Bean sogar Snapseed voraus. Ja, tatsächlich. Und zwar die Doodle-Funktion. Da kann man nämlich noch ein bisschen, ja, grob, aber man kann zeichnen auf dem Bildschirm, zum Beispiel schnell mal was markieren oder ähnliches, ja, Farbe auswählen und zack, los geht's. Und diese Funktion gibt's nicht bei Snapseed. Und was beide Sachen nicht haben, weder die Edit-Funktion noch Snapseed, ist, was man eigentlich bei uns besonders häufig bräuchte, das unkenntlich machen von Bildbereichen, ja, zum Beispiel durch Verpixeln, weil mit den Bestimmungen in Europa ist es ja kaum noch möglich, ein Bild legal irgendwo hochzuladen, wenn man nicht die Hälfte davon ausgepixelt hat, weil irgendein Spacken sich vielleicht irgendwie gestört fühlt durch das. Ja, also und zum Beispiel Autokennzeichen sollte man generell vermeiden, das kann teuer werden, das zu sharen, ohne dass man eben das abgebildet hat, also rausretuschiert hat. Und diese Funktion wäre eigentlich sehr, sehr notwendig, aber leider nicht vorhanden bei beiden. Okay, das wäre vielleicht mal was, ich muss mal ein Programm rausfinden, wo genau das macht. Das wäre nämlich die häufigste Funktion, die ich benutzen würde. Ja, es gab noch ein Google Now Update für die Jellybean User, die dürfen sich jetzt freuen. Es gibt jede Menge neue Sachen. Übrigens wurde jetzt auch bei mir diese Karte freigeschaltet, mit der man sehen kann, wie weit man gelaufen ist und mit dem Rad gefahren ist etc. Das gefällt mir auch sehr gut, dass die jetzt hier da drin sind. Ja, richtig schön. Ich muss auch hier sagen, die manche Funktionen sind halt zumindest auf dem Nexus S doch noch etwas langsam. Gerade das mit der Karte, wo man sieht, wie lange man sich bewegt hat, ist bei mir ein bisschen unvollständig. Das heißt, ich habe die Karte jetzt einmal angezeigt bekommen, habe auch gleich zugestimmt, dass ich die immer sehe. Aber dran dürft ihr raten, die ist danach verschwunden und habe seitdem diese Karte nicht mehr gesehen. Das ist äußerst schade. Ich würde die gern dauerhaft sehen. Ja, aber offenbar ist das so nicht gedacht. Ich bin mal gespannt, wann die mir wieder eingeblendet wird. Naja, okay. Also da ist sicher schon ein bisschen Platz für Verbesserungen. Auf jeden Fall ist noch jede Menge andere Sachen dazugekommen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal wieder reinzuschauen bei Google Now. Ja. Übrigens bricht da gerade ja eine Diskussion aus, wie sinnvoll das Ganze ist. Also mir hilft es äußerst im täglichen Umgang damit, ja, weil ich eben auch teilweise feste Zeiten habe, ja, wo ich mich auf feste Ziele bewege. Ja. Und das hat mir also schon wirklich mehr als einmal geholfen, rechtzeitig anzukommen, indem zum Beispiel Google Now genau weiß, an welchem Tag ich wohin fahre und mich dann rechtzeitig vorher warnt, Achtung, es ist gerade Stau auf meinem Weg, statt 30 Minuten, wenn ich dann fahre, brauche ich 45 Minuten und sagt mir das rechtzeitig vorher und dann kann ich gleich reagieren und eben früher losfahren. Das hat mir schon ein paar Mal den Hintern gerettet. Und finde ich richtig gut. Auch die wöchentlichen Football-Ergebnisse habe ich zu schätzen gelernt. Und das gilt nicht nur für Football, auch für andere Sportarten kann man das wunderbar nutzen. Und auch quasi Ziele, die ich vorher schon bei Google Maps angeguckt habe im Internet. Ja, da brauche ich gar nichts mehr zu machen. Die erscheinen dann bei Google Now als Vorschlag, wo ich dann einfach nur noch auf Navigate tippen muss und dann kriege ich das gezeigt. Mehr sogar noch, bevor ich auf Navigate tippe, zeigt er mir auch an, wie lange ich jetzt brauchen würde, wenn ich jetzt losfahren würde. Auch wieder Berücksichtigung Stau, Verkehrslage und so weiter und so weiter. Ganz, ganz toll, Google Now. Eine super Sache. Jetzt habe ich so viel über Google Now Lob gesprochen, dass ich die Funktion fast vergessen hätte. Also zum einen ist sind auch neue Voice-Funktionen reingekommen. Beispielsweise kann ich jetzt sagen, What's that song? Ich weiß nicht, ob das in Deutsch funktioniert. Ich habe es in Englisch stehen. Und dann hört sich hier die Google Now App den Hintergrund an und verrät mir dann, welcher Song gerade eben im Hintergrund läuft. Auch kann ich sagen, Scan a Barcode. Dann geht ein spezieller Barcode-Scanner auf, also das dürfte, oder das ist dieses Google Goggles. Und der kann dann ERNs, QR-Codes und andere Barcodes eben einscannen und dann ja die entsprechende Aktion ausführen. Also hier auch wieder kontinuierliche Verbesserungen reingekommen. Und wie gesagt, auch noch viele, viele weitere Sachen sind mit drin. Einige davon sind leider nur in den USA zu benutzen. Aber wenn ihr dann mal bei Google Now in die Settings geht, da findet ihr dann eben eine ganze Liste von neuen Sachen, die da dazugekommen sind, auch schon vorher, vor diesem Update-Datum. Vielleicht wissen das noch die wenigsten, dass es zum Beispiel auch Fotospots nearby gibt. Fotospots nearby. Das bedeutet also, wenn ihr irgendwo seid an einem Punkt, von dem man aus gute Fotos machen kann, der irgendwo, was weiß ich, wo irgendwie eingetragen ist, ja, dann kriegt ihr einen Alarm und wisst, ach, an dieser Stelle hier in der Nähe kann ich gute Bilder machen. Ja. Auch das ist für viele doch nützlich, aber das sind halt so die Kleinigkeiten, die man eigentlich nur dann sinnvoll braucht, wenn man sie einfach so gesagt bekommt, aber so nie danach schauen würde. Und das ist genau das der große Vorteil von Google Plus. Oh, jetzt muss ich mir auch reinhalten. Search Update gab's auch noch. Die Google-Suche ist ein bisschen verbessert worden. auf dem Handy, wie gesagt, zum Beispiel eben mit diesem, zählt ja mit da rein, ja, mit diesen neuen Befehlen, die es da geben. Ich habe das verlinkt, könnt ihr da mal reingucken. Also Authenticator ist ebenfalls verbessert worden, auch Google Translate erkennt jetzt noch mehr Sprachen. Ich glaube, Chinesisch ist mit dazugekommen, also könnt ihr jetzt euch unterhalten. In Chinesisch könnt ihr verstehen und sprechen, indem er einfach in das Handy reinspricht, der übersetzt es und spricht es dann, die Übersetzung, wieder laut aus, und der der Gesprächspartner, der kann da reinsprechen und das Gerät spricht dann quasi in der eigenen Sprache wieder aus. Also ja, die Zukunft ist schon da. Mail-Update gibt's ebenfalls, die Gmail 4.2 kam aber schon letzte Woche raus. Lohnt sich auf jeden Fall. Nicht wundern, es wird bei mir jedenfalls kein Update angezeigt. Einfach in den Play Store gehen, von dort aus nochmal auf Install drücken und dann wird's drüber installiert. Und dann habt ihr die neue Version. Jetzt auch mit Swipe to Delete oder Swipe to Archive, ja, also einfach rechts oder links, dann wegwischen die Nachricht, um eben zu löschen oder zu archivieren. Das könnt ihr einstellen, was wann passiert. Google Maps API ist ebenfalls geupdatet worden. Für die Entwickler unter euch, die werden sich freuen, denn jetzt kann das komplette Angebot von Google Maps inklusive 3D Ansicht und das diese Tilt-Funktion, ja, um die Karte so zu kippen, ja, kann alles mit eingebunden werden als Fragment in eure Android-App, und damit sind wieder jede Menge Möglichkeiten den Entwicklern geboten, eben über diese API zuzugreifen. Ja. Der firmeneigene Play Store ist ebenfalls Realität geworden letzte Woche. Tatsächlich ist es jetzt möglich, dass Firmen mit einem Google Apps Account for Businesses, dass die eben ihren Mitarbeitern separat Programme auf dem Handy anbieten können, zeigen können, ja, und diese installieren können, nicht öffentlich. Das bedeutet, nur die Mitarbeiter, die über diese Google Apps über diesen Google App Account Zugriff haben, können dann diese Programme installieren. Perfekt für Firmen, die jetzt ein Programm unter den Mitarbeitern quasi verteilen wollen. Auch das sehr, sehr schön, und bin mal gespannt, was sich da noch damit machen lässt. Dann noch was, der Facebook Messenger ist jetzt ohne Facebook zu nutzen. Ihr habt richtig gehört. Ohne Facebook-Account kann man jetzt den Facebook-Messenger nutzen, indem er ja auf die Telefonnummern zugreift und dann eben, wie zum Beispiel bei WhatsApp, ja, eine Verbindung herstellen kann mit anderen Facebook-Messenger-Nutzern. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass sich Google bewegt mit dem GTalk-Dienst und diesen, sage ich mal, massentauglich macht, indem genau das passiert, dass man nichts mehr tun muss und alle Leute, die GTalk haben und nutzen oder einen XMPP-Server nutzen, dass die dann ohne weiteres erkannt werden anhand von zum Beispiel der Telefonnummer. Ich weiß, es gibt da Kontroversen, ja, darüber, aber guckt euch mal an, WhatsApp, Sicherheitslücken ohne Ende, ja, und trotzdem wird es die ganze Zeit benutzt. WhatsApp wird vielleicht in Zukunft nicht mehr so die große App sein, weil es ja jetzt was kostet, ja, jährlich. Auch wenn es nicht viel ist, das ist lächerlich, was das kostet. Aber viele Leute, die eben zum Beispiel keine Kreditkarte haben, können das dann vergessen. Und also WhatsApp hat sich damit natürlich auch ein bisschen ins Aus gemacht. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen den Druck wegnehmen damit, weil die das einfach sicherheitstechnisch nicht gebacken bekommen. Und ich kann nicht verstehen, dass man da noch nicht reagiert hat darauf. Auf der anderen Seite eben hat Google nichts dem entgegenzusetzen, wenn jetzt der Facebook Messenger auch noch das macht. Ja, Facebook immer in einem Namen. Ja. Jetzt muss Google was machen, ganz, ganz dringend. dass eben auch hier in dem Bereich sich was bewegt. So, jetzt die Community-Seite. Google Plus hat ja die Communities gestartet. Zuerst war mir das recht suspekt, ja. Aber dann wurde gleich klar, wo der Vorteil ist. Ja, im Prinzip kann man sagen, das ist ein Board, ein Forum. Ein Forum. Und aber ein sehr gutes, in dem ihr halt auch Bilder, Links und so weiter und auch Videos einstellen könnt, statt wie bisher immer nur in den Kommentaren auf einen Post von jemanden zu schreiben. Ja, also quasi hat man jetzt die Möglichkeit, in einem getrennten Bereich, in einer Community etwas zu posten als eigener Beitrag. Ja, und dann kann man eben solche ja Unterforen, sage ich einfach mal, machen, wie eben zum Beispiel hier Ancast. Natürlich muss ich gleich eine Community einrichten, das ist ja klar. Ne? Und da gibt's zum Beispiel jetzt die vor Themen, Diskussionen, Ideen, Android allgemein, Google und mehr, Kantine und Events. Dieser Teil ist immer vorhanden und da taucht eben was auf, wenn man Events macht, erstellt, dann tauchen die eben darin auf. Ja. Man kann eine kleine Erklärung hier machen auf der Hauptseite von diesen Communities, ja, Einführungstext sozusagen. Und ich finde das eine Top-Sache. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall wird jetzt hier gleich natürlich eine Community eingerichtet. Ich kann euch noch leider noch keinen richtigen Weg sagen, wie ihr leicht an diese Communities rankommen kann. Weil natürlich wird jetzt, weil es die Seite schon länger gibt, die Google Plus Page vom Ancast natürlich nur oben angezeigt. Aber wenn ihr normalerweise oben in der Google Plus Suche, ich guck mal gerade, ob das auch anonym funktioniert, nur zum Suchen jetzt. Nein, okay, das geht nicht. Also, wenn ihr angemeldet seid und ihr geht oben in die Suche und gebt oben in der Suche Ancast ein und scrollt dann weiter nach unten, dann seht ihr einmal, oben Ancast müsste eben dann die Page als erste stehen, dann kommen People, ja, also Leute irgendwie und dann unten drunter, ganz am Schluss kommen Communities. Und wenn ihr dort Ancast auswählt, dann seid ihr in der Ancast Community Seite. Ja. Nur mal gucken, wie wir das jetzt machen mit der Page, mit der Google Page, dass die hier nicht stört. Ich weiß auch nicht, geht jetzt nicht anders da. Ja. Aber ich guck mal, ob ich da nicht irgendwas noch tricksen kann. Auf jeden Fall habe ich vorher auf der Google Plus Page nach wie vor die entsprechenden Episoden, die einzelnen Episoden zu posten. Und der Community können wir dann kräftig darüber sprechen. Wird ja schon hier genutzt, da einiges. Ne? Und vielleicht kann ich da auch schnell mal auf was vorlesen, auch wenn die Zeit jetzt heute wirklich schon ziemlich knapp ist. Also der Thomas schreibt zum Beispiel so, heute ist nun endlich der große Akku für mein Galaxy Nexus angekommen. Da bin ich ja mal gespannt, wie viel länger das Phone nun durchhält. Und da habe ich mich schon gleich gemeldet. Und der Thomas hat auch gesagt, er wird dann darüber berichten. Sehr schön, weil mich interessiert das also wirklich brennend, wie dieser übrigens Original-Akku-Stärker von oder für das Google Nexus dann tatsächlich was bringt. Ja. Der Peter schreibt, ist es eigentlich schon aufgefallen, dass sich bisher noch keine Frau in diese Community verirrt hat? Es muss doch auch weibliche Androiden geben. Oder sind wir wirklich Nerds? Da gibt's dann auch ein paar schöne Antworten da drauf. Ja. Und in der Tat, eine Frau hat sich tatsächlich gemeldet, ja, die Ronja, und hat geschrieben, was ist denn an Nerds so schlimm? Es gibt doch auch weibliche. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Warum gibt's so wenige in der Android-Community an sich? Zumindest die eben da sich melden. Ja. Vielleicht haben da viele Angst, dass sie dann hier überflutet werden von Einladungen und Nettigkeiten und ja, Anmachversuchen. da habe ich schon von Bekannten gehört über Facebook, dass die da zum Beispiel nicht wagen, irgendwie was groß sich zu melden in den Kommentaren, weil ansonsten kriegen sie dann wieder hunderte von Anfragen. Ja, weißt du nicht, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, ne? Aber gut, ich kann mir schon vorstellen, dass die Nerds da vielleicht da wild auf die Mädels zugehen mit dem entsprechenden Avatar, aber lieber Androidinnen, lasst euch nicht abschrecken dadurch, ja. Genießt es, dass ihr hier auch noch Vorteile habt, ja. Wenn ihr weiblich seid. Ja, warum denn nicht, Mensch, ja? Also ich würde das voll ausnutzen. Ja, okay. Also, ich werde in nächste Woche auf jeden Fall ausführlich dann auch in diesen Communities berichten. Es scheint da richtig was loszuwerden hier. Da wird es sicherlich in der Community-Teil in Zukunft etwas größer sein. Ja, muss mich aber immer beeilen, dass ich den unterkriege. Und deswegen komme ich jetzt auch gleich zur App der Woche, weil es schon so spät ist. Bei mir diesmal kein Spiel, sondern was ganz Ungewöhnliches. Normalerweise mag ich ja so diese Business-App nicht so. Ja, was ich damit meine, ist zum Beispiel eine App für einen Radiosender. Ja, da habe ich lieber die Apps, wo eben dann alle Radiosender zum Beispiel abdecken. Aber es gibt hier was, und zwar von Sunshine Live. Sunshine Live App, ja, Electronic Music Radio ist der Slogan von Sunshine Live. Und das ist dann auch eben das Programm. Trance, Techno zu späterer Stunde, über Tag andere Arten von elektronischer Musik. Wem das gefällt, dem kann ich auf jeden Fall die Radio Sunshine Live App ans Herz legen. Warum? Die hat nämlich ein paar besondere Funktionen drin. Erstmal kann man darüber, natürlich, klar, wird unglaublich, aber ihr könnt darüber Sunshine Live hören. Überall. Und nicht nur das, sondern ihr könnt auch die Playlist dazu abrufen. Die ist manchmal sehr, sehr gut abzurufen. Das heißt, die komplett und vollständig und auch eine Zeit zurück, so dass ihr genug Zeit habt, wenn jetzt ein Lied gespielt wird. Ja, und oh Mann, was ist das? Was ist das? Ja, die sagen das oft nicht, weil da gibt's auch oft Mixe und so. Dann geht ihr an die App und dann könnt ihr die Playlist aufrufen, dann seht ihr, um wie viel Uhr was gespielt wurde, und dann könnt ihr sehen, ah ja, okay, das ist der Song, cool, merke ich mir. Ja. Und so weiter und so weiter. Das ist nicht schlecht. Dann gibt's noch einen News-Bereich. Ja, klar, Social Networks, Facebook und so weiter sind da auch über diese App zu nutzen. Ja, eine Bildergalerie gibt's da noch. Und vieles, vieles mehr. Was aber ganz besonders interessant ist, ist, dass über diese App nicht nur das Original Sunshine Live, das was on air gestreamt wird, der Radiosender abgerufen werden kann, sondern eben auch Untertitel den ganzen Tag über. Zum Beispiel gibt es da Trance oder Be Easy, ja, oder ähnliche Sachen, also quasi nach Sparten geordnete, ja, so halb on demand, ja, Geschichten, wo ihr sagen, okay, ich möchte aber jetzt nicht das aktuelle Programm hören bei Sunshine, ich möchte jetzt Trance hören, ja. Zack. Und dann kann man das eben hören. Oder eben Be Easy ist mehr so, ja, so leichterer Dance, Dance Music. Und kann man dann super machen. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Und es ist auch irgendwo Novum, zumindest bei den deutschen Sendern, dass das gemacht wird, dass man jetzt auch so Sparten hat. Und ich finde es einfach toll. Ja. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Was schreiben die hier in der Description? Electronic Music, 24 Stunden, Shows on Air with Armin van Buuren, Paul van Dijk, Paul van Dyk, Woody van Aiden, Alex Morph, Tiesto, Felix Kröscher und so weiter und so weiter. Also, ich meine, ja, das sind Namen. Ja, okay, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, und damit sind wir am Ende vom Uncast. Und wenn ihr eben Fragen, Anregungen oder Kritiken habt oder auch eigene Berichte, jetzt könnt ihr es in die Community reinschreiben, auf Google Plus einfach oben in der Suche Uncast eingeben und dann ganz unten erscheint ja die Community-Seite bei euch, hoffentlich, ja. Und dort könnt ihr dann auch eigene Posts inklusive Bilder, Videos etc. verfassen. Ihr könnt mich auch erreichen, herkömmlicherweise unter oder per E-Mail unter rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com und da immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die kleinen grünen Antennen und bis nächste Woche. Tschüss!